Super. Kurze Zwischenfrage, wie heißt das Stück? Der Alius postet bitte einen Link zu diesem Stück irgendwie an mich, damit ich ihm, damit ich das irgendwo hier unterbringen kann. Es war der Franz Josef Degenhardt, die Befragung eines Kriegsdienstverweigerers. Aber ich poste den Link gleich nochmal in den Chat. Ja, bitte zu mir, denn das muss hier unbedingt. Und GEMA-mäßig ist das jetzt auch eine Nullnummer gewesen, aber das müssen wir halt rausschneiden dann, ne? Entsprechenden Hinweis müssen wir dann machen. So, ja. Kann ich ein ganz kurzes Statement mal loslassen? Also es werden jetzt zum Beispiel auf Twitter auch Worte laut, irgendwie, wir haben kein Geld für zusätzlichen WPD, aber für Cons oder Open Minds, da ist immer Geld da. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber so ein Bundesparteitag, der kostet uns an die 100.000 Euro. Das in Verhältnis zu stellen zu so kleineren Sachen, wo wir jetzt beispielsweise mal 1.000 Euro vorschießen, wie für die Open Mind oder für Cons, das steht in keinem Verhältnis zueinander. Ja, also ich will das einfach nochmal aufklären, falls das einige von euch nicht wissen. Bevor man solche Sachen in die Welt setzt, ist Fragen durchaus mal angebracht. Was kostet denn so ein Bundesparteitag, wäre eine ganz gute Frage in solchen Zusammenhängen. Aber ich meine, wirklich nur mal so aus jetzt Welt gesagt, mit solchen Sachen hat sich wirklich tagtäglich wirklich auch auf Twitter beispielsweise auseinanderzusetzen, wo dann solche Relationen irgendwie einfach irgendwie überhaupt nicht berücksichtigt werden und daraus werden dann immer gleich, wie gesagt, Geschichten gezaubert. Ich finde es halt eben unheimlich schwierig, sich auch wirklich jeden Tag mit solchen Behauptungen, mit solchen Darstellungen auseinandersetzen zu müssen. Es ist extrem schwierig. Ich fände es wirklich gut, wenn wir Kommunikation betreiben und dann irgendwie etwas in die Welt setzen, dass wir uns, bevor wir das tun, vielleicht mal ein wenig informieren. Das fände ich wirklich mal so ein Mindestmaß. Also, nur mal so. Dankeschön, Thorsten. Ich würde folgenden Vorschlag machen. Wir sind hier seit also Minimum netto 140 Minuten irgendwie am Reden. Es sind ganz, ganz viele Fragen schon gestellt worden. Ich würde jeden bitten, der jetzt ans Mikrofon geht, sich zu überlegen, ob die Frage, die er jetzt stellen möchte oder sie jetzt stellen möchte, schon mal so oder so ähnlich gestellt worden ist und wenn ja, das dann in den freien Teil nachher zu verlagern, weil wir einfach noch ein paar Fragen haben, die vielleicht noch nicht so gekommen sind. Deswegen jetzt bitte der Pini. Ich weiß noch nicht mal, ob man mich hört. Hört man mich? Ist nämlich schon ganz lange her, dass ich Mumble war. Alles ist wunderbar. Ganz fantastisch. Ich werde versuchen, mich möglichst kurz zu fassen und habe auch glücklicherweise die relativ glückliche Situation, mal eine Gegenrede zu bringen. Ich möchte als erstes mal den Bufo tatsächlich in einer Sache loben, nämlich solange nichts bewiesen oder zugegeben ist, ist nichts bewiesen oder zugegeben. Und auch wenn das populär ist mittlerweile, Leute im Populismus zu zerreißen und es so scheint, als hätten wir oder als hätte die Piratenpartei, weil ich bin im November 2013 ausgetreten, mittlerweile ein ganzes Sammelsurium an Juristen, muss ich tatsächlich sagen, finde ich das interessant, dass man sich auf der einen Seite statt auf Wahlprogramme ganz gerne aufs Grundgesetz zitieren zurückzieht und auf der anderen Seite dann so eine Scheiße bringt wie wir analysieren Gürtel, wir begutachten Muttermale, wir bewerten Augenpartien, das ist ganz großes Kino. Also diese Rechtsstaatlichkeit einzufordern auf der einen Seite und auf der anderen Seite mal ganz dezent auf die Unschuldsvermutung zu kacken. Und dann möchte ich zudem definitiv auch noch sagen, ich beteilige mich jederzeit sehr gerne an Sitzblockaden gegen Nazis und ich werde das künftig auch tun. Das ist eigentlich auch ein Widerspruch zur Rechtsstaatlichkeit. Ich bin auf eure Parteiausschlussverfahren, Anträge gespannt. Das ist das eine. Dann möchte ich noch kurz sagen, ich bin einigermaßen fasziniert, dass es immer und immer wieder zu dieser Frage kommt, wie richten sich die Piraten denn zukünftig aus? Links, rechts, oben, unten. Wir sind weder links noch sind wir rechts. Das finde ich auch sehr interessant. Ich weiß nicht, wer alles das Wahlprogramm der Piratenpartei gelesen hat. Da kann ich dann nur empfehlen, tut's mal. Dann könnt ihr euch nämlich alle auch sofort politisch verorten. Und wenn ihr es nicht könnt, dann fragt den Politikwissenschaftler eures Vertrauens. Es gibt da mittlerweile Politikwissenschaftler wie Sand am Meer. Die können euch da eventuell weiterhelfen. Ja? wie diese Partei definitiv einzuordnen ist, ob ihre Beschlusslage. Und bei dieser Beschlusslage hattet ihr alle die Möglichkeit, entsprechend mitzustimmen. Vielleicht liegt es, die Befürchtung habe ich und deswegen bin ich damals auch ausgetreten, auch einfach daran, dass wir mittlerweile ganz viele frustrierte Ex-SPDler und so weiter an Bord haben, die einfach auch mal Vorsitzende auf der Visitenkarte stehen haben wollten und die dann auch noch übrigens durch die Basis der Piratenpartei in ihrem Amt legitimiert werden. Zum eigentlichen Thema, es geht ja eigentlich bei der ganzen Geschichte um die Anne Helm und ich frage mich, ob es wirklich Menschen gibt, die der festen Überzeugung sind, dass Anne Helm großes Interesse daran hatte, den Einwohnern von Dresden auf die Fresse zu hauen. Man sollte sich vielleicht eher mal die Frage stellen, was Anne aussagen wollte. Dazu ein kleiner Hint. Man führt Krieg weder mit einer Online-Petition bei change.org, noch kann man ein Wiki erstellen, wenn Krieg ist. Ja, das funktioniert nicht so, funktioniert Krieg nicht. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist. Eines kann man Anne ganz bestimmt zum Vorwurf machen, dass sie nicht die Wahrheit gesagt hat, als man sie gefragt hat. Und das ist aber nichts, was man ihr im Endeffekt zum Vorwurf machen kann, denn wer da frei ist von Schuld, möge bitte den ersten Stein werfen, vor allem wenn man weiß, dass man Scheiße gebaut hat, versucht man es vielleicht tatsächlich nochmal den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Und ich weiß nicht, ob man das einem Menschen unbedingt zum Vorwurf machen kann. Deswegen möchte ich zum Schluss, nachdem ich noch einmal ganz kurz sagen möchte, dass es von seitens des Bundesvorsitzenden heute noch keine Antwort gab. Also es gab keine effektive Antwort, es gab nur Geschwurbel, es gab keine konkrete Stellungnahme zu gar keinem Thema, extrem schwacher Auftritt. Weiß nicht, was ich dazu sagen soll, geht mich aber im Endeffekt auch tatsächlich nichts mehr an. Und zum Thema Orga-Streik, bevor ich die Frage dann stelle, möchte ich auch noch kurz was sagen. Ich finde das abartig, was da passiert ist, auch wenn ich tatsächlich nachvollziehen kann, dass es eine Form des Protests ist. Es geht überhaupt nicht, dass man eine Machtposition ausnutzt und ausfüllt und tatsächlich sagt, ich sitze aber am Stecker und wenn ich ihn ziehe, dann kann ich das tun. Da sollte man vielleicht mal drüber nachdenken, welche politische Motivation dahinter steht. Widerlich, muss ich sagen. Und dann zum Schluss einfach tatsächlich nur die Frage, was wollte Anne mit dem, was sie da auf ja denkbar ungünstigste Weise kundgetan hat, eigentlich sagen? Was wollte sie damit bezwecken? Stellt euch diese Frage mal. Ich habe den Eindruck, dass viele nicht mal im Ansatz begriffen haben, in welchem Kontext das alles steht und dass es da tatsächlich an politischer Bildung mangelt und ganz das wirklich in ganz erheblichem Ausmaß. Zum Schluss, ich weiß nicht, ob Anne da ist, vielleicht unter Pseudonym. Ich möchte mich bei dir ganz herzlich bedanken für deinen Einsatz gegen Rechtsextremismus und den ganzen Nazi-Fuck. Mach weiter so, ich wünsche dir viel Erfolg im Europaparlament. Dankeschön. Pini M. Giorgo, der schon irgendwie gefühlt 500 Mal am Mikrofon war. Oder möchte jemand was drauf antworten? Das war ja jetzt eher... Also ich mir fällt da jetzt gerade nichts zu ein. Es war jetzt ein Statement von Penny und dann Pini, ja, sonst... Hallo? Nehmt mal hin. Dann im Giorgo. Ja, guten Abend. Ich bin zu der Piratenpartei gekommen, weil ich hatte die Schnauze voll von dem Gutenberg, Schawanz und dem Bürgermeister von Duisburg und alle die, die mich immer wieder verloren haben. Und die letzte Woche bin ich so oft von meiner eigenen Partei verloren, das macht mich traurig. Und heute Abend, ich bin jetzt seit Anfang der Diskussion dabei. Ich habe mit keinem Wort gehört, Scheiß, Leute, wir haben Scheiß gebaut, muss aber korrigieren. So, eigentlich, der Vorstand musste, unabhängig von dem, wer das in Dresden war oder nicht, ob es Anne Helm war oder der Herr Mayer, wenn jemand zu dem Vorstand sagen würde, in Dresden eine verrichtete Person hat sich oben ohne irgendwelche Finger auf den Titel geschrieben, er muss dem Vorstand sagen, wir distanzieren uns oder wir bejahen so eine Aktion. Unabhängig davon, ob es irgendein Freund oder kein Freund ist. Das haben sie aber nicht gemacht. Das Gegenteil, die haben die komplette Partei belogen. Einmal haben sie gesagt, die war nicht. Dann war sie doch. Dann hat der Thorsten gesagt, nee, die Julia Schramm ist nicht bei mir. Heute hat gesagt, die ist nicht mehr bei mir. Ja, also ich will nur eins. Ich bleibe bei den Piraten. Ich gehe auch nicht raus. Ich will nie wieder belogen werden. Bitte schreib das hinter deine Ohren. Ich will nie wieder belogen werden. Also willst du? Was soll ich dazu sagen? Also ich, Julia war in meinem Team. ist es jetzt nicht mehr. Habe ich so gesagt, habe ich so geschrieben. Dazu stehe ich. Damit habe ich nicht gelogen, sondern ich habe gesagt, wie es ist. Was Anne getan hat, hat Anne getan. Dafür kann ich jetzt... Will ich jetzt keinen Richter spielen, sondern das soll sich jeder seine Meinung dazu bilden. Ob sie jetzt gelogen hat oder nicht und wie jeder das findet und wie er dazu steht. Anne hat dazu eine Begründung geliefert, kann sich auch jeder durchlesen. So, und da muss jetzt wirklich, da müssen wir alle irgendwie mit umgehen lernen oder müssen wir irgendwie etwas für uns rausziehen. Was soll ich jetzt noch mehr bewerten, als ich schon eh getan habe? Das ist jetzt mein Statement dazu. Dankeschön. Im Sinne meiner vorherigen Rede würde ich jetzt die nächsten beiden Fragen überspringen und zum Klausch kommen und ihn dann aber bitten, das auch zu berücksichtigen. Klausch zum Mikrofon bitte. Bin da. Ich versuch's zu berücksichtigen. Ad A, Thorsten, eine ganz klare Frage an dich, ne? Wir haben in der Satzung einen Paragraphen 1. Ne? Ist der dir bekannt? Und da steht klar drin, dass wir uns von Extremismus und Gewalt distanzieren. Jeder Pirat, der diesem nicht nachkommt und dieser Verpflichtung, die er mit dem Eintritt unterzeichnet hat, nicht nachkommt, ne? Würdest du den verfolgen oder würdest du das irgendwie unter den Teppich kehren? Eine klare Antwort bitte. Und das Zweite, um hier aufzuräumen, im Budget ist einmal ein Bundesparteitag für 2014, zwei noch möglich, der ist dort eingeplant. Der Zeitpunkt von diesem kann der Bundesvorstand mit der Orga festlegen und dann erbildet allen, wir können solch einen Parteitag nicht machen. Servus. Darf ich ganz kurz reinhaken, bevor... Dann vielleicht Thorsten was sagt. Du hast gerade aus der Satzung zitiert. In der Satzung steht auch drin, dass wir einmal im Jahr den Bundesvorstand wählen. Das heißt zwangsläufig, der nächste Bundesparteitag in diesem Jahr ist die Bundesvorstandswahl. Und ihr wisst ja, wie wenig Zeit dann rundherum noch ist, um Diskussionen zu führen, etc. Ihr erinnert euch an den vorhergehenden Bundesvorstand. Da war das, musste das nicht so sein. Doch, auch da war es so. Und es gab in Neumünster noch eine Satzungsänderung, die gesagt hat, von wegen, wir wählen einmal im Kalenderjahr. Und es wurde einmal im Kalenderjahr gewählt, nämlich im April 2012 und im November 2013. Ja, dann könnt ihr doch den Vorgezogenen, dann stellt euch doch zur Wahl, wenn es da drin steht. Ja, dann machen wir aber einen Bundesparteitag voller Wahlen wieder und haben aber letztendlich über die eigentliche Diskussion oder für die eigentliche Diskussion auch keine Zeit. Vielleicht ist die Wahl dann ja, teilweise dann bereits die Diskussion. In Teilen mit Sicherheit schon. Das Problem ist aber, die werden sie dann nicht ausführlich führen können. Das ist, ja, so eine Wahl ist ein Statement, keine Frage. Aber wenn wir die Diskussion wirklich führen wollen, und ich bin mir sicher, dass wir das tun müssen, dann müssen wir uns auch den Rahmen und die Zeit dafür nehmen und nicht eine Wahl als Ersatzhandlung für den Ausdruck politischer Willensbildung gerade in so eine grundlegende Frage nutzen. Das ist, glaube ich, nicht hilfreich. Du hast eben gerade gesagt, ich kenne, ob ich die Satzung kenne. Und ja, ich kenne sie. Und da steht eben, nämlich, das ist vielleicht auch nochmal ein Problem, dort steht mich nicht drinne, dass wir uns von Gewalt distanzieren, steht nicht in der Satzung drin. Steht alles Mögliche drin, dass wir totalitäre, diktatorische, faschistische Beschreibungen jeder Art lehnt die Piratenpartei Deutschland entschieden ab. Das steht da drin, aber steht eben nicht drin, dass wir uns von Gewalt distanzieren. Und da sollten wir drüber nachdenken, ob wir vielleicht, weil es ja auch in der Vergangenheit so häufig gefordert wird, ob wir so eine Diskussion nicht mal auf einem Parteitag führen, um unsere Satzung dahingehend abzuändern, weil es ganz oft gefordert wird. Habe ich überhaupt gar keine Probleme mit. Aber wenn du schon sagst, ob ich sie kenne, ja, ich kenne sie. Und es steht nicht drin, was du eben gerade gesagt hast. Mal zur Info. Und wie oft wir jetzt Parteitage abhalten können, hängt wirklich von dem ab, was wir an finanziellen Mitteln haben. Und das hat Caro eben gerade ausgeführt, dem kann ich eigentlich nicht wahnsinnig viel hinzufügen. Dann formuliere die Frage um. würdest du jeden, der gegen diese Paragraphe in der Satzung verstößt, verfolge, beziehungsweise würdest du da Ordnungsmaßnahmen oder solche Sachen befürworten oder würdest du das nicht tun? Klare Antwort, ja oder nein? Wenn es drinnen stehen würde. Hallo, Ping? Wenn es drinnen stehen würde, oder wie soll ich das jetzt verstehen? Nein, das, was in unserer Satzung steht, wenn sie dir ja, so ja, bewusst ist, ne, was in der Satzung steht, wenn jemand dort dagegen verstößt, gegen diesen Paragraphen 1, ne, ob du denn Ordnungsmaßnahmen bis hin zu Parteiausschlussverfahren befürworten würdest oder nicht? Je nach Sachlage, natürlich. Aber das hängt von der Sachlage ab. Da kann ich jetzt nicht, ich kann jetzt nicht brauchen. Jeder, der gegen unsere, also dann müsste ich jetzt, wenn ich das ganz fein ziselieren würde, müsste ich mir jede Aussage von jedem, der mich jetzt zurzeit irgendwie auch anstinkt oder der mir jetzt auch zurzeit, gibt's auch sehr viele Drogen beispielsweise, da müsste ich dann auch hergehen und sagen, so, wie bist du denn drauf? Und, weißt du, es ist unheimlich schwierig, da dann in dem Moment Richter zu spielen. Grundsätzlich ja, grundsätzlich ja. Den Richter sollst du heute spielen, du sollst entscheiden, ob man dagegen vorgeht. Und das Zweite ist, was sagst du dazu, dass Leute, die genau sich auf diese Satzung und diese Paragraphe in der Satzung bezogen haben, auf der anderen Seite auch bei dem Hinweis darauf als Nazis und weiß ich was beschimpft wurde? Ich denke, da machen sehr viele Leute aktuell extrem, also ziemlich viele Leute übersteuern aktuell und zwar richtig. Und das ist darauf zu reagieren, den Leuten jetzt irgendwie zu sagen, jetzt tretet aus der Piratenpartei aus oder wir werden euch jetzt alle mit Ordnungsmaßnahmen zu überziehen, wie gesagt, das würde unheimlich schwierig werden, weil dann müssten wir jetzt quasi im Stundentakt Ordnungsmaßnahmen raushauen, wenn ich mir das so angucke. Es ist unheimlich schwierig, diese Situation, so wie sie jetzt ist, auch so wie sie emotional gerade aufgeheizt ist, diese Situation wieder einzufangen. Ich kann mich jetzt natürlich auch berufen darauf und sagen, so jeder, der jetzt irgendwie nochmal Scheiße sagt, kriegt eine Ordnungsmaßnahme um die Ohren gepfeffert. Ich weiß aber nicht, ob das so hilfreich ist. Grundsätzlich ist es aber so, dass unsere Satzung da ist und wenn gegen diese Satzung verstoßen wird von Mitgliedern unserer Piratenpartei, dann ist eine Ordnungsmaßnahme oder dann ist auch vielleicht auch sind auch andere Maßnahmen durchaus gerechtfertigt. Das hängt, wie gesagt, vom Einzelfall ab. Wird von mir jetzt eine pauschale Aussage, mehr kann ich dir allerdings aktuell nicht geben. Das wird mir jetzt wieder als Geschwubbel ausgelegt, das ist mir auch egal. Kann ich jetzt nicht anders darauf antworten. Also dafür rekapituliere, verstehe ich dich sicher richtig, wenn du gerade gesagt hast, da es schwierig ist, dann und es jetzt im Augenblick viele wäre, lassen wir es bleiben. Darf ich das so mitnehmen? Das hat er so nicht gesagt. Das habe ich so nicht gesagt, aber wenn du das so mitnehmen willst, weil wenn du es verstehen willst, dann meinetwegen, da kann ich dir auch nicht helfen. Ich habe gesagt, dass wir eine Satzung haben und wer sich nicht daran hält, innerhalb unserer Satzung auch damit rechnen muss, dass er Ordnungsmaßnahmen bekommt. Das ist so. Aktuell ist eine so aufgeheizte Situation und wenn ich jetzt jeden wirklich daran auch prüfen sollte, ob er nicht vielleicht die Situation gerade vielleicht etwas überstrapaziert und irgendwelche Leute beleidigt, dann müssten wir mit Ordnungsmaßnahmen wirklich nur noch um uns werfen. Das ist meine Aussage dazu. Dankeschön. Darf ich ganz kurz noch einmal? Ja, mach doch. Ja, gut. Also der Sebastian sagt gerade auf Twitter, der Inside X erfindet Stories. Ich habe nicht gesagt, dass er wegen Fahrengate ausgestiegen ist, sondern ich habe gesagt, dass ich mit ihm deswegen telefoniert habe. Warum er ausgetreten ist, ist mir ehrlich gesagt nicht bekannt. So, Sebastian, hiermit hast du eine Antwort von mir direkt über den Mumble. Weil das ist gerade, das geht auch gerade wieder so richtig ab bei mir auf Twitter. Naja, gut. Ach, Kinders, jetzt sind wir doch hier, jetzt kannst du doch hier abgehen, da braucht man doch einmal Twitter nicht. Schade, warum können die nicht mal irgendwie einen Ausfall haben? Nächste Frage, die sich mit ein paar anderen Fragen irgendwie noch paart und die ich deswegen hier stellen möchte. Einfache Ja-Nein-Frage wegen des Problems, dass die Anne da nicht die Wahrheit gesagt hat und uns irgendwie in das Licht geführt hat. Haltet ihr sie auf der Europaliste für weiterhin tragbar? Das kann ich so offen gestanden nicht klar mit Ja und Nein beantworten. Also ich habe durchaus ein Vertrauensproblem, was das angeht. Andererseits wiederum wurde sie auf die Liste gewählt, weil sie über lange Zeit hinweg gute und fundierte Politik gemacht hat. Ich habe bisher nicht die Gelegenheit, weiter darüber nachzudenken. Es hat natürlich auch Implikationen jetzt auf dem Wahlkampf. Wir haben es vorhin schon mal angesprochen gehabt. Möglicherweise ist es nicht gut, möglicherweise würde ich sagen, doch, wir können so weitermachen. Ich kann es aber ehrlich gesagt nicht so einfach beantworten. Also, das ist mir gerade ein bisschen zu komplex. Thorsten? Ja, ich tue mich damit genauso schwer. Also, ich sehe es auf der einen Seite, dass wir aktuell ein Problem haben. Ich sehe es auf der anderen Seite, es ist unheimlich schwierig, wenn wir ein Mandat haben und wir haben ja diese Liste jetzt aufgestellt. Diese Liste, die haben wir auch schon, soweit ich weiß, glaube ich, abgegeben. Da können wir jetzt nicht einfach irgendwie sagen, so, ja, wollen wir jetzt aber nicht mehr, weil sie ist ja gewählt worden. Es ist schwierig und ich möchte dazu ehrlich gesagt auch, ich finde es auch nicht zielführend, Anne jetzt da rauszunehmen und zu sagen, so jetzt Anne, damit würde jetzt irgendwie etwas besser gemacht werden, wenn sie jetzt von der Europaliste runterkommt. Dazu bräuchten wir einen Parteitag, dazu müssten wir uns irgendwie zusammensetzen und letztendlich eine neue Liste wählen. Und das wäre im Prinzip jetzt aktuell so nicht möglich. Ja, es ist schwierig. Es ist schwierig. Ich finde auch das, was ich eben schon mal sagte. Wir müssen mal die Relationen wieder im Auge lassen, im Auge behalten. Da hat sich jemand hingestellt in Dresden, hat sich was auf den Bauch gepinselt, wurde von irgendeiner Gazette abfotografiert und jetzt geht für ganz viele Leute die Welt unter. Das ist halt eben auch etwas, was ich so, was ich auch, ja, das. Da fiel mir an manchen Stellen und an manchen Reaktionen fiel mir die Worte für. Es ist unheimlich schwierig, mit dieser Situation umzugehen. Auch für mich, auch für viele Leute im Bundesvorstand und für viele andere, wie man eben gerade ja auch schon wahrgenommen hat, auch. Da immer eindeutige Urteile zu fällen, halte ich für falsch. Dankeschön. Fanta. Ja, guten Abend. Bevor ich meine Frage stelle, die so tatsächlich noch nicht kam, möchte ich die von Thorsten eingangs gestellte Frage beantworten. Die Ursache der Aufregung, ein Gates ist ja eigentlich eine Verharmlosung von dem, was eigentlich passiert, denn Gates hatten wir schon viele, sind Verlustängste bei vielen Piraten. Denn das, was 2006 als stolze Bürgerrechts- und Netzpartei startete, wird mehr und mehr zu einer linksradikalen Partei. Meinetwegen der politische Arm der Antifa, die auch so tut, als hätte sie als einziger den Kampf gegen rechts gepachtet. Einzelne Piraten gehen in der Wahl der Mittel immer weiter. Wir tagten in Bremen unter der Antifa-Flagge. Wir haben Anne Helm, die selbst den Bufo anlog. Julia Schramm, die ohne Not die Bomber-Harris-Geschichte noch eskalierte. Wir hatten den Molotow-Cocktail oder was auch immer das war, das aussehen sollte wie ein Molotow-Cocktail, wie ein Brandsatz, der auf die russische Botschaft geworfen wurde. Leute, wie haben wir uns geschämt, als die AfD ihren rassistischen Scheiß mit einem Beamer an die griechische Botschaft projizierte. Und jetzt haben wir sowas. Das sind alles Dinge, die gegen das Wertesystem vieler Piraten massiv verstößt. Der Orga-Streit, der war ein Ventil dafür. Die vielen Austritte auch. Und die schmerzen uns zum Beispiel auch in der Arbeitsfähigkeit, wenn wir zum B-Shop schauen. Der Vorstand, speziell Thorsten, du, der Vorstand findet nichts daran. ihr verharmlost oder du verharmlost professionell, wie das die CDU, die CSU, die SPD, die FDP und auch die Linke zusammen macht. Und du siehst dich wegen der Kritik an deinem Nichtverhalten angegriffen und falsch verstanden. Bei mir entsteht der Eindruck, du willst am liebsten die Basis auflösen und eine neue wählen. Aber konkret, Thorsten, die Frage an dich. In dieser Situation, wer soll uns denn noch wählen? Ich glaube, dass wir sehr viel zu bieten haben. Und ich glaube, dass wir, wenn wir uns jetzt nicht gerade selbst zerlegen, dass wir durchaus sehr, sehr fortschrittliche politische Ideen haben, die in dem ganzen Parteienspektrum überhaupt nicht zu finden sind. Und ich denke, dass es auch sehr viele Leute gibt, die unsere Zwiste, die wir jetzt hier austragen, überhaupt nicht wahrnehmen. So kriege ich es jedenfalls mit. Ich sehe jetzt gerade, dass wir uns selbst wirklich wieder sehr, was ich sehr schade finde, dass wir uns selbst zerlegen. Und uns eigentlich gerade jetzt auch da wirklich ja Schwierigkeiten oder Probleme generieren, die so eigentlich gar nicht hätten sein müssen. Aber es ist, wie ich ja auch schon geschrieben habe, ich glaube, wir haben ein Problem, was wir lösen müssen, ein ganz grundsätzliches Problem. Dass wir jetzt immer wieder diese Gates oder auch ich will es gar nicht als Kleinigkeit hinstellen, aber dass wir solche Einzelaktionen wirklich zu so etwas Großem machen, die dann auch wirklich durch die bis zum Spiegel kommen und tralala, das ist meines Erachtens auch überhaupt nicht notwendig, wenn wir uns zusammensetzen und miteinander reden statt übereinander. Es fehlt hier an Austausch, es fehlt auch an meines Erachtens nach an Verständnis voneinander, wenn wir jetzt wirklich, ich sehe es immer wieder, dass wir auf Twitter wirklich mit aus kleinen Gerüchten große Gerüchte machen. Es wird missverstanden, es wird falsch zitiert und schwupp ist wieder ein neues Gay da. Also mir macht das mittlerweile auch keinen richtigen Spaß mehr. Also wer soll uns wählen? Die Leute, die an unsere politischen Ziele glauben. Und es gibt ja auch noch Leute, die tatsächlich noch politisch arbeiten. Ich habe heute noch ein Interview gegeben der dpa zum Thema 3% Hürde und ich glaube, da ist ja auch Aufmerksamkeit da. Wir haben noch einiges in petto und wir haben auch noch einiges, was wir jetzt noch tun können. Wir haben immer noch das Jobcenter, was wirklich da rumliegt und wirklich eigentlich darauf wartet, dass wir wirklich damit mal weitermachen. Und wir haben unheimlich viel politisches Potenzial. Wenn wir uns nicht gegenseitig andauernd blockieren würden, könnten wir dieses Potenzial auch ausschöpfen. Ich habe auch keinen besonderen Spaß dran, alle 3 Wochen ein Gate zu machen. Deswegen würde ich es auch gerne mal lösen. Ich würde auch gerne mal unser Problem lösen. Das hat der letzte Vorstand nicht geschafft und ich weiß nicht, ob ich es schaffen kann, aber ich will es ganz gerne anfangen. Da was du von sagtest, von wegen Verlustangst, ist auch etwa das, was ich etwas eher versucht hatte, irgendwie deutlich zu machen. Dass wir momentan eigentlich im Grunde ja oft nur mit Antifa-Aktionen etc. in Verbindung irgendwie auftreten und aber von dem, was quasi Kernthemen sind, momentan nichts wahrgenommen wird und so ein bisschen auch die Befürchtung besteht, dass das hier eine Umdeutung des grundlegenden Wertekanons der Partei stattfindet. Also ich glaube zwar nicht unbedingt, dass das tatsächlich so richtig real der Fall ist, aber es ist eine Diskussion, die wir definitiv führen müssen. Das ist ja, wir müssen das Ding anfassen, wir müssen dieses Eisen anfassen und ausdiskutieren und irgendwie in unseren Kanon und unsere Grundwerte, unsere Thesen, wie auch immer, so ausformulieren, dass sich diejenigen auch wiederfinden, die dass wir uns möglichst alle daran wiederfinden und eben möglichst viele das tun. Also wahrscheinlich werden es nicht alle werden, aber ich hoffe, dass es möglichst viele sind und dass wir auch ganz für mich persönlich, dass wir uns auch auf dem wiederfinden, ich bin jetzt ein Kernthemenverfechter, ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, was mal so unser Markenkern war. Das ist so, wäre so mein großer Wunsch. Ich will da gern wieder in die Richtung. Ich hoffe, mir geht es da nicht nur mir so. Ich möchte noch kurz auf das antworten, was Thorsten sagte. Das Problem ist nicht, dass wir darüber reden und dass es deswegen in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Denn wenn wir eine Partei, die nicht bei den Sonstigen oder sogar auch noch unterhalb der Sonstigen sich bewegt, würde es auch so wahrgenommen werden. Das Problem ist, dass es Leute in dieser Piratenpartei gibt, die solche Aktionen machen. Das ist der Fehler, davon müssen wir wegkommen. Wir müssen nicht davon wegkommen, drüber zu sprechen. Wise words. So, nachdem wir die nächste Frage nochmal haben und der Cancun 771 sowieso nicht mehr da ist, Planet Fox. Hallo, grüße euch. So, ich habe das mal zusammengeschrieben. Wie soll das weitergehen? Piraten beleidigen, hetzen, sprechen Gewaltandrohungen und sogar Morddrohungen aus gegen andere und es geht hier nicht um ein paar Störer. Ich als Pirat kann keinen als Piraten sehen, der so mit Menschen umgeht, auch wenn diese dumme Dinge tun. Jeder Mensch kann auch Fehler machen und Piraten sind auch Menschen. So, diesbezüglich nehme ich Stellung zu dem, was so abgegangen ist in Bezug auf Anne Helm. Sicherlich über die Aktion haben wir jetzt ausgiebig diskutiert, aber ich finde genauso schlimm, wie diverse Piraten auf Twitter, Mailinglisten, Facebook und überall abgegangen sind und also unter aller Sau dort ihre Worte gefüllt haben. Und mich würde mal interessieren, wie du das siehst. Und wie du als Vorstand gegen so Leute in Zukunft vorgehen wirst, oder diese Leute sind meiner Meinung nach, gehören die nicht in diese Partei. Wer auf diese Art und Weise andere beleidigt, auch wenn sie einen Fehler gemacht haben, der kritisch zu sehen ist und so, aber es kann nicht sein, dass in dieser Partei es so abgeht. Kann ich kurz... Geht halt auf, gerne. Okay. Ja, also grundsätzlich schon. Ja, grundsätzlich ist richtig, Gesprächskultur kann verbessert werden. Das ist ein bisschen noch so eine Frage des Mediums, auf dem wir uns bewegen. Meistens ist das Twitter, 140 Zeichen sind nicht viel, es ist relativ schnell was geschrieben. Es fehlt jede andere Ebene der Kommunikation. Also außerdem rein Text, ohne jetzt, dass wir uns gegenüber sitzen und uns unterhalten oder du vielleicht auch irgendwo auch noch meine Stimme hörst oder vielleicht irgendwie rauskriegen kannst, dass ich gerade versuche, ironisch zu sein, also jetzt nicht in diesem Moment, aber so generell, ist natürlich schwierig. Das nächste ist aber natürlich auch, wenn sich jemand so heftig äußert, ist das auch eine Form von, wir hatten es vorhin gerade schon mal angesprochen gehabt, der Redner vor dir war das, glaube ich, Stichwort Verlustangst. Also da haben auch eine Menge Leute das Gefühl, dass sie gerade die Deutungshoheit über etwas verlieren, was ihnen sehr wichtig ist. Das heißt, gänzlich abkanzeln möchte ich auch die Kritiker nicht. Und auch wenn mir die Form der Kritik in Teilen nicht gefällt, ist dahinter doch immer in aller Regel, und das ist in den allermeisten Fällen meiner Überzeugung nach der Fall, steckt da ein Kern dahinter, den wir beachten müssen. Das wird natürlich nur nicht einfacher, wenn sie relativ heftig kommen, denn ich weiß auch bei mir selber, wenn irgendwann so nach ein paar Tweets, die irgendwie die in meine Richtung holzen, dann ist meine Kooperationsbereitschaft auch relativ gering. Das ist aber wiederum das ist, glaube ich, eine Frage oder ein Problem, was wir nicht so einfach lösen können. A, müssen wir uns generell erstmal selber an die Nase fassen, und zwar jeder. So ist das, was ich jetzt sage, hier gerade wirklich hilfreich. Wäre es nicht eventuell geschickter, ein paar Minuten länger drüber nachzudenken oder Ähnlichem. Wir müssen aber auch dringend irgendwie das Gefühl vermitteln, dass Kritik auch ankommt. Also dass das berechtigte und konstruktive Kritik, bitte, auch ankommt. Also konstruktiv heißt nicht zwingend, ich habe eine Lösung für euer Problem, sondern ich finde das nicht gut, weil. Also Kritik muss sachlich geäußert werden, Kritik muss aber auch angenommen werden können und da müssen wir uns alle ausnahmslos irgendwie auf Modus Operandi einigen, der das irgendwie gewährleisten kann. Zweites, das ist mir jetzt vorhin gekommen, wie du es angesprochen hast, wir müssen reden. Da kam mir der Gedanke für eine dezentrale Diskussion. Das wäre eine Möglichkeit, dass man dort eventuell das auch für andere Sachen, sagen wir mal, diese Übung nutzt, dass man sagt, okay, man macht zweimal im Jahr einmal im unteren Teil von Deutschland, im oberen Teil eine Art dezentrale Diskussion. Kann man üben für dezentralen Parteitag oder ähnliches, wo man halt so Sachen mal diskutiert, im letzten halben Jahr passiert ist, was dann mit der oder also gewisse Sachen, wo du angesprochen hast. Nur das kann man ja dann per Stream und was wir nicht alles haben, kann man ja dann nach und nach das machen. So, das wäre eine Idee, aber ihr müsst es nicht jetzt morgen umsetzen. Das ist jetzt ein Vorschlag. Da wird sicherlich noch drüber zu reden sein. Flo, bitte. Ja, moin zusammen. Das meiste ist eigentlich gesagt worden schon. Ich wollte nur zwei kurze Statements noch machen. Also erstmal die Sache von Anne als antifaschistischen Protest zu bezeichnen, ist schon leicht übertrieben, finde ich. Und zwei Mädels, die haben blank gezogen, sich in Scheißhausparole auf die Brust geschrieben und das dann gezeigt. Also ich meine, da wird kein einziger Nazi blockiert oder irgendjemand davon überzeugt, dass oder über Geschichtsrevisionismus oder so aufgeklärt ist. War einfach nicht der Fall. So eine Art schiefgegangener Selfie oder so. Das dazu. Dann die andere Frage, ist natürlich die Frage, hat die Konsequenzen? Habt ihr beide jetzt schön rumgeeiert? Deswegen versuche ich es nochmal anders zu stellen. Und zwar ist es ja so, dass offenbar Schwierigkeiten, also die Anne jetzt offenbar Schwierigkeiten hat, die Folgen ihres Handels vernünftig einzuschätzen. Und dazu kommt dann eben der erhebliche Druck, unter dem sie jetzt steht, mit teils erheblichen Schwierigkeiten oder Gefährdungen für ihre persönliche Sicherheit. Meinst du, beziehungsweise meint ihr, dass eine derart politisch beschädigte Europakandidatin noch für und mit den Piraten einen erfolgreichen Wahlkampf machen kann? Und noch eine kleine Anmerkung, natürlich kann sie zurückziehen von ihrer Kandidatur. Das ist kein Problem. Danke euch. Also wie sich das wahlrechtlich fällt, weiß ich offen gestanden gar nicht genau. Irgendjemand meinte mal, also es wäre jetzt nicht so ganz so ohne weiteres möglich. Ich kann es dir offen gestanden nicht genau sagen. Wir können auf jeden Fall nicht hergehen und sagen, wir ziehen Kandidaten von der Liste zurück. Das ist etwas, was nicht funktioniert. Was Konsequenzen angeht, ich glaube nicht, dass ich rumlaviert habe. Ich habe ganz klar gesagt, die Kommunikation zwischen Anna und uns ist bescheiden gelaufen. Wir sehen deswegen momentan keine Basis für eine weitere Zusammenarbeit, wie sie zum Beispiel für eine Themenbeauftragung nötig wäre, und haben ihr von unserer Seite aus die Themenbeauftragung entzogen. Das ist, finde ich, jetzt eine relativ klare Konsequenz. Das ganze Thema mit dem Wahlkampf, wie wir jetzt am besten Wahlkampf machen können, das hat man vorhin schon mal so richtig, da kann ich momentan keine knackige Antwort drauf geben. Also ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, ob wir das hier irgendwie befinden können. Ob das nicht eventuell auch sinnvoll wäre, da eben Anne nochmal mit einzubeziehen, dass sie sich dann nochmal stellen kann, irgendwie, wenn sie das machen möchte, was ich auch nicht weiß. Liebste das ist eine Caro, relativ darf ich dich kurz unterbrechen? Das war absolut nicht meine Frage. Meine Frage war einfach nur, ob ihr der Ansicht seid, dass mit einer solchen politisch beschädigten Kandidatin noch Wahlkampf zu machen ist. Anders formuliert wäre die Frage einfach: Meint ihr, dass sie von der Liste zurücktreten soll? Ja oder nein? Das hat nichts mit Anne zu tun. Das ist eure persönliche Meinung, die ich hören möchte. Nichts weiter. Danke. Meine ganz persönliche Meinung ist, dass es wahrscheinlich geschickter wäre, ja. Meine persönliche Meinung ist, dass sie unbedingt auf der Liste bleiben soll. Dankeschön, das war doch mal ein Wort. Jetzt würde ich aber bitten, diese Frage nicht nochmal zu wiederholen. Jetzt haben beide gesagt, was es war. Sammy ist der Nächste und nicht McBurns. Ja, danke. Ich würde gerne konkret werden und ich würde gerne sachlich bleiben. Das heißt für mich in erster Linie, dass wir persönliche Befindlichkeiten zurückstellen, unsere Emotionen mal ein bisschen in den Griff kriegen und zweitens aufhören und drittens aufhören, in einer Tour mit Namen zu operieren. Es geht nicht um Einzelne, die Scheiß gebaut haben, ob im Bufo, ob in der Partei, ob von den Kandidaten. Es geht darum, dass wir seit langer Zeit schon etwas haben, etwas passiert, wo ganz viele Piraten nicht mehr das Gefühl haben, dass wir eine Partei sind. Nicht mehr das Gefühl haben, dass wir alle an einem Strick ziehen. Und ich weiß nicht, ob das unbedingt etwas mit Richtung zu tun hat, ob da wirklich Das passierte schon, als ich in die Partei eintrat, also auch nicht gerade erst gestern. Die Berliner, ich habe dann immer versucht rauszukriegen, was sie denn Böses machen. Es ist mir nicht so wirklich was aufgefallen. Ich kenne auch einige. Und das immer festzumachen an irgendjemandem, der schuld ist, das ist so ein bisschen, ja, Kinderkacke. Möchte ich nicht. Ich möchte gerne, dass wir, wenn wir schon nicht mehr so ganz genau wissen oder viele nicht mehr ganz genau wissen, wo es eigentlich hin soll, dass wir das dann eindeutig klären. Für mich war das immer klar. Für mich war das das Grundsatzprogramm unseres und das Grundgesetz, was für uns gilt, wo wir ja angeblich mit beiden Beinen draufstehen. Sehr schön. Da frage ich mich dann noch, um was für eine Richtung geht es denn nun eigentlich noch? Diese diversen Spektren von links, von rechts, die sind mir sowas von egal, solange wir uns eindeutig von Gewalt distanzieren, solange wir uns eindeutig distanziert haben, wie es in unserem Grundsatzprogramm steht und zum Teil in der Satzung, habe ich da ein großes Problem mit, was wir dann eigentlich wirklich wollen. Und hier will offensichtlich jeder irgendwas anderes. Und sehr häufig geht es um Personen. Ich möchte das bitte eindeutig geklärt haben. Und dazu möchte ich auch bitte von Caro und von ZX, genauso wie irgendwann mal von Björn und Niki und den anderen, eine klare Aussage, zu der ihr dann auch steht. Mir ist bisher zu viel rumgeschwurbelt worden, ehrlich gesagt. Danke. Ich habe die Frage richtig verstanden, dass du wissen willst, wie ich oder wie wir jetzt zu Gewalt als politischen Mittel stehen? Ja, eine klare Absage wäre schon ganz gut. Zu jeder Art von Radikalität und Gewalt. Gewalt ist nie ein Mittel zur Politik. Und mit irgendetwas auf irgendjemanden zu werfen, auf ihn einzuschlagen oder in anderer Art und Weise Sachen oder Personen beschädigen zu wollen, geht gar nicht. Oder erst recht nicht, um irgendein politisches Statement zu setzen oder um irgendein Ziel zu erreichen, was auch noch legitim sein sollte. Also nicht mein Weg und, soweit ich unser Programm und auch unsere Satzung richtig verstehe, auch nicht unsere als Partei. So ist es, aber wir tun etwas anderes. Wir verletzen uns in einer Tour, persönlich, ständig. Und auch da weiß ich nicht, wie wir einen Riegel vorschieben wollen, wenn es von allen Seiten ausgeht. Auch die, die hier zum Teil sitzen oder mitdiskutieren oder die jetzt gleichzeitig twittern, tun ja im Prinzip nichts anderes, als sich ständig gegenseitig zu verletzen, immer persönlich zu werden. Und das Niveau sinkt immer mehr. Ich möchte nicht an diese Mumble-Sitzung von neulich erinnern, wo es so schlimm war, dass einige rausgegangen sind, ich auch. Das ist ein Niveau, da kann keiner mehr mitarbeiten, weil es macht traurig, es macht mutlos und wir wollen eigentlich alle arbeiten. Ich tue nichts lieber, als für die Partei in unserem Sinne für die Ziele zu arbeiten. Das muss man aber auch noch können und da muss irgendwo die Kraft herkommen und die muss gemeinsam kommen. Und da spricht im Moment ungeheuer viel dagegen. Ja, Sammy, ich habe das wahrgenommen. Ich würde mir mit diesem Statement oder mit der Aussage dazu gerne ein bisschen Zeit lassen. Ich hoffe, du verstehst das, dass ich jetzt wirklich, da würde ich auch gerne etwas formulieren, was jetzt wirklich etwas über den dicken Engel hier hinausragt. Und ja, ich hoffe, du gibst mir ein paar Tage für, ja? Mehr nicht. Ein paar Tage müssten reichen. Es war nicht so schwer. Geht auch in Richtung SMV natürlich so, dass wir alle auf einer anderen Ebene miteinander reden können. Okay. So. Weil du hast das ja auch quasi an den ganzen Bundesvorstand gestellt. Du möchtest diese Aussage ja quasi wirklich von allen haben und ich sehe halt eben auch sehr, dass von ganz vielen ganz viele Statements von uns gefordert werden. Wir sollen uns hierzu und dazu etwas sagen. Ich finde, wir könnten uns mal Gedanken machen, wie wir so etwas mal aggregieren und wie wir so etwas mal gemeinsam wirklich nach außen tragen. Fände ich jetzt beispielsweise mal eine Anregung für die kommende BUFO-Sitzung. Nur mal als Hinweis. Das würde vielleicht auch ein bisschen Entspannung in die aktuell aufgeheizte Situation bringen, wenn wir uns mal Gedanken darüber machen, dass wir vielleicht mal zu dem einen oder anderen, was jetzt auch nicht gefragt wurde, was aber so ein bisschen, wo ich das Gefühl habe, das schwebt im Raum, wenn wir uns dazu mal äußern würden. Insgesamt als Bufo. Da hätte ich keine Probleme mit. Ja, danke dir. Es wundert mich nur, dass du sagst, da müssen wir uns mal Gedanken zu machen. Ich hatte eigentlich angenommen, dass ihr euch da eine ganze Weile schon Gedanken zu macht. Wir machen uns über sehr viele Dinge Gedanken. Wir machen uns auch über gemeinsame Statements Gedanken. Explizit, das, was du jetzt angeregt hast, hatten wir meines Erachtens nach so jetzt noch nicht auf dem Schirm. Deswegen, ich habe es jetzt daraus gezogen, dass wir uns das annehmen und dass wir das auf der nächsten BUFO-Sitzung vielleicht mal als Anregung diskutieren sollen, ob wir eine gemeinsame Stellungnahme dazu verfassen, zum Thema Gewalt, wie wir mit diesen Dingen umgehen. Okay. Bitteschön. Darf ich ganz kurz einfach nochmal in den Raum werfen, dass ich aktuell extrem abbaue und wir sind jetzt 3 Stunden hier und ich würde auch ganz gerne irgendwann mal in die Hayababa gehen. Das ist schon um 11. Tatsächlich, würde ich mich offen gestanden auch gerne anschließen. Ihr wollt ja mit Sicherheit auch noch untereinander reden. Wie lange wollt ihr uns denn noch geben, ihr zwei? Ja, ich würde jetzt gerne Feierabend machen. Gibt es denn noch irgendetwas, was jemandem ganz, ganz wichtig auf der Seele brennt? Oje. Ich glaube, da brennt so vielen Leuten noch so viel auf der Seele. Wir werden das Thema sicherlich nochmal haben. Lass doch noch einen Landesvorstand mal zu Wort kommen und dann machen wir Schicht, okay? Ja. Ich hätte ganz kurz bloß an Inside X gebeten, dass er die Frage tatsächlich für sich selbst mal kurz beantwortet, die er in ein paar Tagen dann gesamtvorstandsmäßig beantworten will. Ja. Für mich selbst beantworten kann ich nie. Ja. Wenn ich die für mich selbst beantworte, dann brauche ich sie ja auch nicht veräußern. Also. Ja, bitte jetzt hör mal auf, komm. Ich kann. Sweet, Niki, einfach raus, ja, nein, hin, ja, gibt's doch gar nicht, ja. Bist der Bundesvorstand. Ja, du hast mich jetzt aber gefragt. Ich sollte mir die Frage nochmal stellen. Und redest nicht und antwortest nicht. Stopp, Pause. Jetzt. Entweder der Thorsten möchte diese Fragen jetzt beantworten oder möchte sie nicht beantworten. Aber jetzt darüber zu diskutieren, ob er es beantworten möchte oder sowas, wenn er es nicht beantworten möchte, ist auch eine Aussage und bitte das zu respektieren. Thorsten, möchtest du die Frage beantworten? Ja, ich möchte die Frage beantworten. Ich lehne Gewalt als politisches Mittel ab. Grundsätzlich. Gewalt ist für die Piratenpartei, was ich aber auch schon in anderen Zusammenhängen öfters mal gesagt habe, kein Mittel. Es ist kein Weg, wie wir politische Ziele umsetzen wollen. Dankeschön. Jetzt folgender Vorschlag. Wir nehmen jetzt noch den Ballerstedt. Abschlussfrage. Danach würde ich gern etwas sagen, was ich jetzt ein paar Mal im Chat wahrgenommen habe und wie es weitergehen könnte. Und dann machen wir Schicht für heute und ich bin fest davon überzeugt, das ist nicht das letzte Mal, dass wir uns hier zu diesem Thema treffen. Ja, vielen Dank, dass ich noch dran komme. Ich versuche es zusammenzufassen. Es wurde gesagt, man soll es nicht an einzelnen Personen festmachen. Ich unterstütze das. Es geht doch hier nicht um Anne Helm. Die Aktion war doof, die war aber kein Weltuntergang. Also die war ungeschickt, die war doof. Schlimmer finde ich, dass sie gelogen hat, aber lassen wir das im Raum stehen. Ich finde sogar, dass in der Diskussion und in den Statements das Thema immer wieder auf Anne und ihre Aktion reduziert wird, sogar hochgradig fahrlässig, muss ich sagen. Hier wird von Thorsten von Einzelaktionen gesprochen. Da kann ich nur attestieren, das ist eine deutlich falsche Wahrnehmung von dem ist meiner Meinung nach, was zurzeit in der Partei passiert. Hier geht es nicht um Aktionen, die hier passieren, sondern um eine Kette, um eine Reihe von Aktionen, die immer wieder passieren und nicht um eine einzelne. Große Teile der Partei sind hochgradig verunsichert. Die wissen nicht, wo steht unser Bufo, die wissen nicht, wo steht unsere Partei, ja, und wissen nicht, wofür sie stehen, wenn sie an den Infoständen stehen und wissen nicht, was sie den Leuten noch erzählen sollen. Meiner Meinung nach zeigen viele von den Aussagen, die Thorsten heute gemacht haben, wenn es nicht ausweichend gewesen ist, von einem sehr großen Maß an Unwissenheit und Ungewissheit über die Situation, wie sie in der Partei im Moment ist. Situation ist nämlich, dass in Diskussionen in dieser Partei von Menschen immer wieder ein extrem aggressives Verhalten an den Tag gelegt werden. Und das geht dahin, dass wenn jemand die bloße Frage stellt in Anwesenheit der Versammlungsleitung, warum denn bitte eine Antifa-Fahne aufgehängt wird, wird ihm von jemandem gesagt, geh mir aus der Sonne, sonst klatsche ich dir gleich eine. Das ist die Situation. Da sitzt die Versammlungsleitung neben und tut nichts. Das kann ich nicht akzeptieren. Und das passiert immer wieder. Da wird über Leute sich lustig gemacht vor der Versammlung, die Sorgen haben. Auch sowas will ich nicht akzeptieren. Da geht derjenige hin, der Versammlungsleiter ist, immer wieder auf unseren Parteitagen und vergleicht unsere komplette Verwaltung mit einem Nazi-Schwerverbrecher, mit Adolf Eichmann und macht die Entschuldigung für diese Aussage davon abhängig, ob die Verwaltung bereit ist zu sagen, das, was sie getan haben, ist eine politische Aktion oder nicht. Unabhängig davon, ob das eine politische Aktion war oder nicht, ist diese Aussage von jemandem, der offiziell für unsere Partei in der Öffentlichkeit auftritt, so dermaßen unterirdisch, dass mir ernsthaft die Worte fehlen. Wenn das allerdings auf dieser einen Person wäre, hätten wir kein Problem. Dann würde man einen Antrag auf Ordnungsmaßnahmen stellen, der würde gegen diese eine Person gemacht werden und die Sache könnte gelöst werden oder auch nicht. Der Punkt ist, dass Leute versuchen, mit dieser Art von Verhalten, mit dieser Art von Gewalt immer wieder Meinungshoheit zu bekommen. Das heißt, dass bei Abstimmungen auf Leute eingebrüllt wird, bis sie ihr Abstimmungsverhalten ändern, was ich nicht aus Hörensagen haben, sondern selbst mitbekommen habe auf Parteitagen. Da wird ein Beschluss, wenn er einem nicht gefällt, kurzerhand wieder rückgängig gemacht und so lange drüber abgestimmt, bis das Ergebnis fällt. Und dann hier heute von unserem Bundesvorstand das Wort, wir können nicht immer nur uns mit Problemchen auseinandersetzen, zu hören, finde ich eine ziemlich mutige Äußerung, wenn man überlegt, welche Sorgen so viele Parteimitglieder haben. Darüber hinaus hast du eben gesagt, du willst zu dem, was an Statement von Berlin kam, keine Aussage machen, Thorsten. Kurz danach sagst du aber, das Statement von Hessen ist scheiße und seltsam. Wenn du keine Aussage zu Statements machen willst, dann mach bitte zu keinem Statement eine Aussage und such dir nicht aus, zu welchen du eine Aussage machen willst oder nicht. Damit beziehst du eindeutig Stellung. Und das ist in dieser Situation eine Stellung, dass du quasi das eine für schlecht hältst und durch Nichtkommentierung das andere akzeptierst. Meine Frage in diesem Zusammenhang: Was sind eure geplanten nächsten Schritte, um diese Situation, die ich gerade beschrieben habe, in dieser Partei in den Griff zu bekommen? Glaubt ihr, ihr seid als Bundesvorstand dazu in der Lage, die in den Griff zu bekommen? Und wenn ihr es nicht seid, welche Hilfe können wir euch geben, damit ihr dazu in die Lage kommt? Vielen Dank. Also, bevor es jetzt losgeht, würde ich gerne sehr schnell darauf antworten. Dankeschön. Du hattest jetzt sehr viel gesagt, jetzt, insbesondere, dass die Situation beispielsweise, dass wir die nicht wahrnehmen. Ich sag dir, ich kann es für mich sagen, ich glaube schon, dass ich diese Situation wahrnehme. Es gibt da aber immer bei allem, was du auch wahrnimmst, zwei Seiten der Wahrnehmung. Und du hast jetzt eine Seite der Wahrnehmung genannt und es gibt auch eine andere Seite der Wahrnehmung. Ich finde es aktuell, und da gebe ich dir vollkommen recht, die gesamte Situation, was das Ausarten solcher Vorfälle angeht, finde ich nicht gut. Ich finde es auch nicht gut, dass wir jetzt eine radikal-nicht-radikal-Diskussion führen. Ich finde es sehr wichtig, dass wir auf alle hören, auch auf die liberalen Kräfte, die sich bei uns, die's auch bei uns gibt. Also auch auf die gemäßigten Kräfte innerhalb der Piratenpartei zu hören. Diese Vorfälle, ich kenne nicht jeden einzelnen Vorfall, der jetzt zum Beispiel in Bochum stattgefunden hat. Was du mir jetzt gerade geschildert hast, davon war mir nicht alles bekannt. Das gebe ich gerne zu. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass ich mir, wenn so etwas passiert, dann muss ich auch relativ schnell von solchen Sachen wirklich in Kenntnis gesetzt werden, um dann darauf reagieren zu können, um dort auch schlichten oder eine Rolle einnehmen zu können, wo ich mich wirklich mit diesen ganzen Einzelheiten beispielsweise auch auseinandersetzen kann. Das ist das eine. Das andere ist, ich sollte mich jetzt mit den Statements bezüglich der Landesverbände zurückhalten. Kann es sein, dass das jetzt irgendwie falsch verstanden wurde? Ich bin von der Pressemitteilung des Landesverbandes ausgegangen und nicht von dem Statement. Kann das sein, dass wir das jetzt gerade vertauscht haben? Ich habe vorhin etwas gesagt zum Statement der Landesverbände und habe da unter anderem gesagt, dass ich dann das, was der Landesverband Hessen da von sich gegeben hat, für nicht besonders gelungen halte. Und auf der anderen Seite wollte ich jetzt, weil ich vor allen Dingen auch die Aussage aus Berlin noch überhaupt nicht gelesen habe, wollte ich dazu auch nichts sagen, weil ich sie einfach schlichterdings auch noch nicht kenne. Deswegen mal einfach für dich zur Information. Also ich habe das, was Berlin geschrieben hat, im schlichterdings noch nicht gelesen. Das wäre das. Ja. Ansonsten, ich nehme wahr, dass es wirklich auch sehr viel Kräfte oder sehr viel Leute in der Piratenpartei gehen, die sich auch davon gegängelt fühlen, was für Aktionen dort stattfinden. Ich finde es zum Beispiel auch nicht okay, wenn jetzt in Berlin irgendwelche Fackeln vor irgendwelche Botschaften geworfen werden. Das ist meines Erachtens nach auch für uns innerparteilich ist es schon katastrophal. Ich will, und wir hatten heute geredet über Anne und über diesen Fall. Da habe ich mich jetzt ganz konkret auf diesen Fall bezogen und gesagt, dieser Fall, der wird auch sehr, sehr groß gemacht. Ja, ich will nicht, dass ich da falsch verstanden werde, indem ich sage, ich tue jetzt diese ganzen Dinge, die jetzt passiert sind, als einzelne Kleinigkeiten ab. Das sehe ich nicht so. Ich sehe schon, dass ich dahinter schon ein größeres Problem erkannt zu haben glaube. Und das habe ich heute auch wirklich ausdrücklich versucht, in meinem Statement, was ich heute auch veröffentlicht habe, wirklich zum Ausdruck zu bringen. Es ist nicht einfach nur jetzt Anne, ich glaube, die Aktion von Anne hat jetzt wirklich ein Fass zum Überlaufen gebracht. Und deswegen habe ich ja auch diese Wertediskussion angeregt, die wir führen sollten, damit sich dieses Problem auch mal auflöst. So, ich weiß nicht, ob ich deine Frage irgendwie damit beantwortet habe. Hast du noch nicht beantwortet. Die Frage, die ich am Ende gestellt habe, war, seht ihr euch dazu in der Lage, die momentan vorherrschende Situation in den Griff zu bekommen? Und wenn ihr nicht dazu in der Lage seid, wie können wir euch helfen, dass ihr das könnt? Da würde ich gern drauf einsteigen. Ja, dann Caro. Ich habe es vorhin gerade schon mal gesagt gehabt. Also meiner Ansicht nach ist das eine Situation, die wir als Bufo allein überhaupt nicht irgendwie, wie du sagtest, in den Griff kriegen können oder regeln oder lösen können. Mein persönlicher Wunsch ist eigentlich, dass wir jetzt noch eine ganze Reihe von Leuten irgendwie finden, die mit uns zusammen und auch mit unserer Unterstützung die Diskussion, die wir führen müssen, auf einen strukturierten Prozess gießen und das Ganze auch begleiten. Die Befürchtung, die ich nämlich habe, wenn wir hergehen und sagen, passt auf, wir treffen uns hier, wir treffen uns da, wir machen zwischendrin das und wir fassen die Zwischenergebnisse so und so zusammen, ist, dass dann der Eindruck entsteht, dass das Verfahren, was wir anwenden, ein Ergebnis beeinflusst oder gar vorwegnimmt. Und also das kann passieren, das muss auch nicht bewusst sein, das kann immer und überall passieren. Wenn wir das natürlich machen, bekommt das ganze Ergebnis einen Beigeschmack, den ich unbedingt vermeiden möchte, weil es der Tragweite und der Komplexität der Diskussion nicht gerecht werden würde. Also mein Wunsch ist eigentlich, ich gehe jetzt gern her und sage, wir, das haben wir auch schon abgestimmt, stellen Mittel zur Verfügung, wir stellen Infrastruktur zur Verfügung, Unterstützung auf ideelle und irgendwie andere Art und Weise, auch finanziell, ja, damit wir in irgendeiner Art und Weise mit Veranstaltungen, mit Diskussionen, sei das jetzt live, sei das in Mumble, sei das sonst wo, das Ganze mal so ein bisschen, also die ganze Debatte mal vom Kopf auf die Füße stellen und dann mal zu einem Ergebnis kommen. Und wir sind, wir unterstützen da gern, wir sind da in jedem Fall von vorn bis hinten dabei und ich würde da tatsächlich auch das, was ich mir eigentlich zum Ziel gesetzt hatte, für die Legislatur hinten anstellen, nur um diesen Prozess da zu begleiten und irgendwie voranzutreiben. Das können wir allein aber erstmal nicht machen. Ich würde euch mal Folgendes vorschlagen. Ich würde morgen gern mal mich nochmal mit hier ins Mumble setzen und einfach mal ein paar Ideen sammeln, wie denn so ein Prozess eigentlich laufen kann. Also welche methodischen Mittel wir da haben, was wir da machen können, was sinnvoll ist, wer das moderieren sollte, etc. Und ja, es soll möglichst offen sein, ist auch mein Wunsch, aber ich habe noch keine konkreten Vorstellungen davon, wie wir das wirklich so richtig faktisch und praktisch machen könnten. Und da würde ich gerne ein paar Ideen sammeln. Können wir vielleicht morgen einfach mal anfangen, können wir dann auch die nächste Woche noch ein bisschen weiter treiben. Ich hoffe, du verstehst, wenn ich sage, ich möchte nicht hergehen, möchte sagen oder möchte eine Methodik vorgeben oder wenn ich sage, ich denke, wir als Bufo sollten das nicht tun. Ich hoffe, das kommt jetzt nicht irgendwie an, wir wollen uns da aus der Affäre ziehen. Es geht nicht darum, was ich verstehe oder nicht verstehe, es geht darum, was unsere Mitglieder verstehen. Und für mich ist die Frage beantwortet völlig in Ordnung. Also ich will ja eure Meinung dazu hören, was ihr dazu sagt und nicht die Antwort, die ich hören will. Deswegen ist es für mich völlig in Ordnung. Alles gut. Wenn ich jetzt dazu noch irgendwie eine ganz kurze Note bringen würde, wir haben ja jetzt die Marina am Wochenende. Ich würde mich da natürlich wirklich freuen, wenn auch Landesverbände beispielsweise sich mit uns zusammentun und auch eben sehen, was können wir jetzt gemeinsam tun. Also da sitzen wir alle natürlich in einem Boot. Also da sind wir auf... über jedes Hilfsangebot freue ich mich da ehrlich gesagt sehr. Irgendwie habt ihr euch heute aus diesem Boot rauskatapultiert mit euren Statements und mit dem, was ihr gesagt habt. Oder auch nicht gesagt habt. Moment, jetzt stopp. Jetzt machen wir Folgendes, weil der Beitrag vom Jens war jetzt der letzte auf dem Programm. Ich würde gerne eine Bemerkung machen, dass wir heute ganz, ganz viel über die B-Note sozusagen diskutiert haben, ganz, ganz wenig über die A-Note. Ich hoffe, dass wir hier Menschen finden, die sich mal auf dieses Podium setzen und uns ein bisschen über geschichtliches Bewusstsein und andere Dinge was erzählen und dass wir dann genauso interessiert über diese Themen diskutieren. Würde mich für 3 Stunden 25 Minuten abzüglich 5 Minuten Kippenpause bei Thorsten und Caro bedanken und jetzt alle bitten, die hier unten aufzeichnen, diese Aufzeichnung zu beenden, nachdem die beiden nochmal gewunken haben. Ich möchte nur eben noch sagen an den Bufo, dass ich bereit bin zu helfen, wenn ihr mich braucht. Ihr wisst, wo ich zu finden bin. Danke. So, mögt ihr nochmal winken? Dann winken wir nochmal und dann danke dir fürs Moderieren und euch einen schönen Abend. Ja, ich bedanke mich auch bei allen, die da waren und ihr werdet euch jetzt wahrscheinlich noch sehr lange unterhalten. Also, viel Spaß dabei. Tschüss. Ciao, schön, dass ihr da wart. So, ich bitte alle jetzt, die Aufzeichnungen zu beenden.